Frühlingsanfang. Frühlingsanfang und auf den Bergen liegt frischer Schnee. Am Himmel spielen die Wolken mit der Sonne. Sie vertreibt die letzte Winterkälte. Ihre Wärme verheißt den Frühling mit seinem Licht. Dem Duft und all der Heiterkeit. Ein Sonnenstrahl fällt auf den Magnolienbaum. Sein Licht gebündelt auf die dicken Knospen. Aus denen das Blütenweiß, nicht ahnend seiner Vergänglichkeit, hervorschaut. Vögel fliegen, flattern und schweben durch die Luft. Wie große Blätter, die der Winter vergessen hat. Schneerosen und Schneeglöckchen, Krokus und Narzisse. Ihr Bund leuchtet aus dem trockenen Braun der Wintererde. Ein Salut für einen neuen Frühlingsanfang.